Es schließt sich still der Kreis der Leiden. Alkohol bestimmt die Spur. Gefühle sind ab jetzt zu meiden. Es bringt dich nichts mehr aus der Ruhe. Die Sonne lässt sich selten sehen, zugeschlossen jede Tür. Bei Nacht da husten nur die Flöhe und Blutdruck wird bestimmt vom Bier. Gedanken sind nur am Verdampfen und Blicke gleiten kalt vorbei. Das Lächeln wird dir immer saurer und Liebe ist nur einerlei. Du setzt den Fuß, bewegst die Hände, rollst die Augen ohne Sinn. Um dich herum sind kahle Wände, Straßen führen nirgends hin. Du bist am Boss. Der Hammermann spielt doch andersrum. Du bist Amboss, nicht der Hammermann spielt doch andersrum. Du bist Amboss, nicht der Hammermann spielt doch andersrum. Der Hammermann.